Der Afrik. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Sven Recker. Bearbeitung Uta Maria Heim. Regie Nicole Paulsen. Im Andenken an den Afrik Franz Xaver Lur. Geboren am 19. Dezember 1837 in Pfaffenweiler. Gestorben am 1. Mai 1907 in Pfaffenweiler. Dein Leben als Krieger begann damit, dass du mit bloßen Händen in der sandigen Erde vor eurer Hütte das Grab für deine Mutter aushobst. 2 Tage und 2 Nächte hast du gegraben, in den gelben Sand mischte sich das Blut deiner Hände. Du hast gedacht, diesen Schmerz wärst du deiner Mutter schuldig. Dann legtest du sie mitsamt der Bittbriefe hinein in das Grab. Mit ihrem besten Kleid decktest du sie zu. Grabe! Schon damals fiel dem Nachtgrab nichts anderes ein. Du nahmst einen langen Ast, tratst darauf und bandest aus den 2 Teilen ein Kreuz. Das rammtest du in den Sand. Mit dem ersten Windstoß fiel es um. Endlich wieder Grabe! Endlich Schuhfleischabe! Endlich Schuhfleischabe! Endlich Afrika sprengen! Und heimet versengen! Und heimet versengen! Du musst bald fort! Du musst bald fort! Von deinem verfluchten Ort! Eine halbe Ewigkeit später. Und nicht mehr in Algerien, sondern längst wieder daheim. Das ist der Nachtgrab, der da so schauerlich singt. Und er sinnt wie du auf Rache. Es wird kalt werden. Der Winter zieht allmählich über das Land. Es ist früher Morgen. Weiße. Manchmal lachst du grundlos und laut, dabei kennst du keinen einzigen Witz. Du sprichst mit dir selbst. Kaffee. Anziehen. Schaffe. Grabe. Schaufeln. Mittag. Essen. Käse. Speck. Zündschnur. Schlafen. Oft schimpfst du mit dir. Dafür brauchst du nur ein einziges Wort. Depp. Oft sagst du auch du. Oder du. Du. Oder du. Du. Depp. Du weißt, was die Leute sagen. Sie glauben, die Sonne in Afrika hätte dein Hirn vollkommen verbrannt. Wenn du ins Dorf gehst, kommen die Kinder und rufen dir nach. Wenn sie dich verhöhnen, beißt du dir in die Hand und du brüllst. Depp, du Depp! Als du vor vielen Jahren zurückgekommen bist, haben sie dir eine verfallene Hütte gegeben oben am Hang. Afrika, der Weinberg, liegt gleich nebenan. Du hast das Dach mit Rinde gedeckt. Du hast aus Stein einen Brunnen gehauen. Du hast die Wände mit Lehm verputzt. Du hast den Boden geschrubbt, eine Tür gezimmert und ein Bett, einen Stuhl, eine Truhe und einen Tisch gebaut. Jetzt hast du ein Haus. Weiche, Wasser. Noch immer im Nachthemd öffnest du die Tür. Es friert dich. Mit einem Eimer schöpfst du Wasser aus dem Brunnen und willst ihn hochheben. Da siehst du in Augenhöhe 2 kleine Füße auf der Bank, gleich neben dem Haus. Du erschrickst. Du siehst einen Buben. Seine Hose ist braun, die Kniestrümpfe sind aus grauer Wolle. Seine abgewetzte Jacke ist rechts blau, links grün. Auf dem Kopf baumelt eine rote Mütze. Sein schmales Gesicht ist vor Kälte violett. Du. Du stehst vor ihm. Der Bub benimmt sich, als wärst du nicht da. Du. Neben dem Buben liegt ein Beutel, wie bei einem Zimmermann auf der Walz. Du, Bub. Langsam gehst du auf ihn zu. Du streckst ihm eine offene Handfläche hin. Deine Hand berührt ihn ganz vorsichtig an der Schulter. Der Bub springt hoch und auf der Bank liegt ein Brief. Mit unsicherer Schrift ist auf das Kuvert dein Name gekritzelt. Darunter stehen ein paar Wörter. Leise. Je m'appelle Jacob, tu es famille. Du greifst nach dem Brief. Dir wird heiß, du willst weglaufen, dich oben im Wald verstecken. Du hältst nach dem Nachtkrab Ausschau. Sie erzählen sich, er hole nur die Kinder. Aber das stimmt nicht. Die holt er nur zuerst. Tot machen! Alle zusammen! Alle töten! Böb? Der Bub ist weg. Böb? Der Böb ist flöten. Böb! Du findest den Buben hinter deinem Haufen Fässer, die du für die Winzer im Dorf unten baust. Er wippt mit dem Kopf. Seine Hände spreizt er zur Seite, seine Finger vibrieren wie die Flügel eines Rüttelfalken. Muscht. Brot. Der Bub hält inne. Rum. Du siehst, wie er zum ersten Mal in deine Richtung schaut. Langsam gehst du rückwärts, lockst ihn wie eine Katze in dein Haus. Du siehst zu, wie der Bub das Brot verschlingt, auch den Most leert er mit einem Zug. Kaum, dass er gegessen hat, legt er sich hin. Er schläft tief. Entsinti. Aber da kommt nichts. Kein Geistesblitz, keine Idee, überhaupt nichts. Fast 70 bist du. Du hattest nie eine Familie. Nicht einmal eine Frau. Afrika. Du siehst Afrika. Auf einem der Rebstöcke vor deiner Hütte sitzt der Nachtkrab und grinst. Jakob. Wie kann es sein, dass auf dem Kuvert steht, er wäre Familie? Jakob. Du hast dein Spiegelbild schon lange nicht mehr betrachtet. Zum ersten Mal seit langer Zeit sagst du, ich. Du musst allein ins Tal runter. Hunger. Nun fällt Schnee. Es ist rutschig und du kommst nur langsam voran. Du erreichst das Dorf. Da. Eier. Speck, Chut, Milch, Most. Du hältst der Krämerin die Kiste hin und gibst ihr dein Portemonnaie. Äpfel. Es wird schon wieder dunkel. Der Schnee leuchtet hell. Danke. Du kämpfst dich den Hang hinauf. Du nimmst den Weg an der Kirche vorbei. In ein paar Tagen wird es 70 Jahre her sein, dass du dort getauft wurdest. Nach deiner Taufe, das hat dir deine Mutter am Rand der Wüste erzählt, hat es Siedfleisch mit Sauerkraut gegeben und sie schaute dabei auf den gelben, trockenen Sand unter den Fingernägeln. Grabe, Schabe, Schufle, Zündle, Grindle, Hufle, Afrika sprengen, Keimet versengen, die Rache ist nah, der Tag ist bald da, ihr müsst bei die Furt vor dem verfluchten Ort, bumm! Bum. Husch. Du scheuchst den Nachtkrab weg, der sich auf deinen Kopf setzen will. Dir fallen die Frauen ein, wie sie an eurem Haus vorbeigezogen sind. Auf dem Kopf trugen sie Krüge voller Wasser, Stoffballen oder riesige Schüsseln mit Mais. Mama! Die Mutter war deine Familie. Mama! Bis sie starb. Mama! Dieser Bub ist der Familie. Niemals. Der Bub steht barfuß vor deiner Hütte im Schnee. Bub, Jakob, Bub, komm essen. In deiner Stube ist es unglaublich kalt. Kalt. Feuer. Streichhölzli. Du erinnerst dich, du hast die Streichhölzer gestern Abend in die Tasche gepackt, die du immer mit nach Afrika nimmst. Alles, was du brauchst, ist darin verwahrt. Eine kleine Schaufel, etwas Schnur, eine Kerze, ein Hammer. Das große Werkzeug lagerst du im Stollen. So wie den Sprengstoff. Natürlich, niemand soll entdecken, was du schon dein halbes Leben lang planst. Das Feuer brennt schnell. Du packst aus und deckst den Tisch. Du brätst zwei Eier und ordentlich Speck. Das Kraut füllst du in eine Schüssel. Du schneidest Brot und gießt für dich Wein ein. Für den Buben gibt es Most und Milch. Du kannst dich nicht erinnern, dass du in deiner Hütte jemals einen Gast bewirtet hast. Außer dem Nachtkrab war nie jemand da. Böb, warum? Du trinkst einen großen Schluck Wein. Als du dich wieder umdrehst, sitzt der Bub nicht mehr auf dem Bett. Böb, Jakob! Da ist er ja, versteckt sich unter dem Tisch. Einen Teller hat er. Randvoll mit Brot, Eiern und Speck. Er isst mit den Fingern. Er schlingt alles runter. Selbst in den Baracken im Hafen von Algier, als du dem Hungertod nahe warst, hast du nie jemanden gesehen, der so isst. Eier. Speck. Wie? Gut. Als er satt ist, stößt er wieder dieses Geräusch aus, das klingt wie eine Lokomotive, die bremst. Du wäschst draußen mit dem Brunnenwasser das schmutzige Geschirr. Als du zurück in die Stube kommst, liegt der Bub im Bett. Ganz vorsichtig deckst du ihn zu. Neben der Tür siehst du den Nachtkrab. Er schneidet Grimassen. Du wirfst das leere Glas nach ihm. Du verfehlst ihn. Dann schläfst du neben dem Buben ein. Du siehst Menschen, hunderte von Menschen, junge und alte, übereinander gestapelt auf Pritschen. Es stinkt. Alles schaukelt, alles wankt. Du siehst Finger, die sich ins Holz krallen und Münder, die schreien. Kot am Boden schwappt hin und her. Du siehst zwei Männer, die einen schlaffen Körper eine enge Treppe hochtragen. Du bist an Bord eines Schiffs. Um dich herum ist das Meer. Es ist fast überall schwarz. Du siehst die zwei Männer von hinten. Sie schmeißen den leblosen Leib über die Reling. Wasser spritzt auf. Die Leiche geht unter. Du tauchst mit dem toten Körper in die Tiefe hinab. Mutter. Es war dein Vater, wo du gesehen hast. Das Schiff war die Westfalia, ein Dreimaster. Gleich nach der Abfahrt in Le Havre wurden viele Menschen sehr krank. Sie bekamen hohes Fieber und ihnen war andauernd schlecht. Auch dein Vater ist große krank geworden. Das Land, wo er in der neuen Welt auf der anderen Seite vom Meer für uns hätte finden wollen, das hätte er niemals gesehen. Ich verspreche dir hoch und heilig, ich bleib bei dir. Ich gang niemals mehr anders nach. Vielleicht hat sie dir danach über die Haare gestreichelt. Deine Mutter musste erst im Sterben liegen, damals am Rand der Wüste, damit du zu fragen wagtest. Mutter, was hätte Vater dort auf seinem Schiff wollen? Anno 1816, als ich geboren wurde, erzählte die Mutter, buken wir im Dorf aus Baumrinde Brot. Auch die toten Pferde gruben wir wieder aus und brieten das vergammelte Fleisch. Jeden Tag beteten deine Eltern zur heiligen Columba, auf dass sie die dunklen Wolken verscheucht. Selbst mittags war es dunkel und mitten im Juli viel Schnee. Alle haben geglaubt, jetzt ist bald rum, das End ist nah. Jetzt kommt das jüngste Gericht. Dein Vater und ich, erzählt die Mutter, waren die einzigen Neugeborenen im Dorf, die das Jahr ohne Sommer überlebt haben. Dein Großvater war ein Holzhauer. Tief im Wald hat er einen Stein gefunden, der grün war und gleichzeitig blau. Er bohrte in die Mitte ein Loch. Er zog einen Lederriemen durch und hing mir die Kette um den Hals. Ich trug die Kette bis zu dem Tag, an dem sich dein Vater in die neue Welt aufmachte. Da habe ich sie ihm mitgegeben. Das Grün führt Natur. Das Grün für die Natur. Das Blau fürs Wasser. Das Blau für das Wasser. Das Lichte fürs Feuer. Das Leuchten für das Feuer. Ein Stein als Hüter der Natur, der Tiere und ein Beschützer für den, der sie trägt. Es hat nichts genützt. Der Leichnam deines Vaters ruht auf dem Grund des Meeres. Der Stein ist zur Familie zurückgekehrt. Er hat den Weg zu dir gefunden. Dein Stein, der grün leuchtet und blau. Du könntest viel damit anfangen. Vielleicht sogar zaubern. Aber außer Afrika endlich mit einem lauten Knall in die Luft zu jagen, hast du ja nichts im Sinn. Bum, bum. Der Bub schreit. Während er schläft, sitzt er aufrecht im Bett. Ganz vorsichtig streichelst du ihn mit deiner Hand übers Haar. Bub. Er legt sich hin. Du kannst nicht mehr schlafen. Du zündest eine Kerze an und sammelst die Scherben von dem Glas auf, das du dem Nachtkrab nachgeschmissen hast. Du, Depp, du. Du erinnerst dich, wie deine Mutter dich früher geweckt hat. Sie streichelte dir übers Haar. Seit Ewigkeiten hast du nicht mehr daran gedacht. Außer Afrika hattest du ja nichts mehr im Sinn. Es brauchte erst den Buben, um das zu ändern. Er holt alles hoch. Vor der Tür liegt ein halber Meter Schnee. Du schiebst den Weg zum Brunnen frei. Die kalte Luft brennt in deiner Lunge. Du steckst deinen Kopf in den Brunnen. Du schüttelst dich wie ein Hund. Das Wasser spritzt links und rechts von dir weg. Du siehst den Buben in der Tür stehen. Nein, nicht! Der Bub hat die Tür schon geschlossen. Du hörst, wie der Schlüssel von innen sich dreht. Barfuß und im Unterhemd hämmerst du mit beiden Fäusten gegen die Tür. Du gehst ans Fenster. Drinnen steht der Bub neben dem Tisch. Sein Körper wippt nach vorn und nach hinten. Er hält sich die Ohren zu. Du siehst, wie er die Lippen bewegt. Er singt ein Lied. Böb! Du! Du! Dir! Du klopfst gegen das Fenster. Böb! Der Bub setzt sich an den Tisch und nimmt sich das Brot. Er isst. Für einen Moment hält er inne und schaut zum Fenster. Böb! Du wedelst mit den Armen wie ein Ertrinkender. Du brüllst, so laut du nur kannst. Opfer, Tori, noch mal! Der Blick des Buben geht durch dich durch. Neben ihm sitzt der Nachtgrab und grinst. Du erinnerst dich, dass du hinter dem Haus, neben dem Holzstapel, einen Schlüssel vergraben hast. Depp, du Holz, verdammt! Natürlich ist der Boden gefroren. Du willst die Axt nehmen, doch du lagerst dein Werkzeug im Winter im Haus. Jetzt sind die halt endlich einmal. Es ist der erste vollständige Satz seit Jahren, den du laut aussprichst. Grabe. Du gräbst mit einem Holzscheit. Verdammt. Du bekommst den Griff des Schlüssels zu fassen. Der Bart steckt in der gefrorenen Erde fest. Grabe. Du gräbst weiter. Deine Finger sind taub von der Kälte. Du stehst vor der Tür. Der Schlüssel passt ins Schloss, aber lässt sich nicht drehen, weil von innen der andere Schlüssel noch steckt. Verdammt ihn einmal. Es hat schon wieder angefangen zu schneien. Deine nackten Füße sind violett, in deinem Bart kleben Klumpen aus Eis. Du kniest dich vor das Türschloss, endlich gelingt es dir. Der Schlüssel auf der anderen Seite fällt raus. Böb! Jakob! Der ganze Holzfußboden ist weiß. Es sieht aus, als hätte es auch in der Stube geschneit. Der Bub hat deine Daunendecke auseinandergerissen und auf dem Boden die Federn verteilt. Noch nie in deinem Leben hast du so erbärmlich gefroren. Du schließt die Tür, wirfst ein paar Scheite ins Feuer. Du trinkst einen großen Schluck Schnaps, schnappst dir die Wolldecke und rollst dich vor dem Ofen wie eine Katze zusammen. Und während du einschläfst, siehst du den Nachtgrab. Vor langer Zeit lagst du in einem Beduinenzelt am Rande der Wüste und hast auf den Beschneider gewartet, der auf einem Kamel dahergeritten kam, auf das aus einem Kufer, einem Ungläubigen wie dir, ein Mohammedaner werde. Vor dem Zelt haben die Frauen des Lagers gesungen. Irgendwann haben sie die Zeltplanen geöffnet und ein alter Mann kam herein. Du sahst ein schmutziges, stumpfes Messer. Nein, nein, nein. Der Bub hebt eine der Federn vom Boden auf. Du holst den Besen aus der Ecke. Ich muss wischen. Du stopfst die Daunen zurück in die Decke. Du siehst den Nachtgrab neben dem Bub. Du wünschst dir, du könntest ihn rupfen. Plan. Brief. Der Brief muss noch draußen auf der Bank liegen. Du öffnest eine Tür. Schnee weht herein. Vor dir liegt das Kuvert. Du legst es zum Trocknen auf den Ofen. Du schenkst dir Wein ein und setzt dich hin. Warte. Zweimal stehst du auf, um den Brief umzudrehen. Jetzt ist es gut. Du nimmst den Brief und die Lupe. Die Tinte, mit der der Name des Buben geschrieben wurde, ist leicht verlaufen. Das Wort Familie ist durch die Nässe verblasst. Der Brief ist mit einer französischen Marke frankiert. Darauf steht in Großbuchstaben: Droit de l'homme. Du warst für die Franzosen nie mehr als ein Salbosch. Dreckswaggis. Du beißt dir in die Hand. Die Marke ist gestempelt. Den Namen des Postamtes kannst du mit der Lupe erkennen. Algier. Als du in Algier ankamst, war es Abend. Auf dem Deck des Zweimasters war es voll. Zusammengepfercht saßt ihr nebeneinander. Viele an Bord waren seekrank. Zusammengekrümmt und von Krämpfen geplagt, lagen sie unter Deck auf den Pritschen. Du hast es nach oben geschafft. Eine ganze Nacht bist du an der Reling gestanden. Du hast an den Tod deines Vaters gedacht. Und der Nachtgrab wurde ganz wild. Land in Sicht! Land in Sicht! Du wolltest endlich von Bord. Das Land, das vor euch lag, sei schön. Vergessen, Amerika! Vergessen, Brasilien! Und Venezuela euch! Das hatte damals der Bürgermeister Denkinger laut und deutlich bei der Versammlung auf dem Dorfplatz gesagt. Lehn uns, Bader, aus der armen Brüder und Schwestern, die auf dem Weg in den Näherwald ums Laber gekommen sind. Lehn uns, Bader, dass so etwas nie mehr passieren kann. Herr, wir bitten dich, erhör uns. Ich sage euch, in Algerien führen sie auch weiter. Ein ganzer Haufen en masse. Schon kleine Kinder verdienen gut Geld. Genügend. Für 3 Laib Brot am Tag stelle ich vor. Im Winter, hat der Bürgermeister Denkinger gesagt, wenn bei uns die Natur erstarrt, bedecken sich in Algerien die Felder mit Bohnen und Kartoffeln. So prächtig, das reicht sogar fürs Vieh. Und weil er als Elsässer ein Franzose war, sagte er zum Abschluss: C'est sûr. Was heißt es? Algerien ist alles gut. Du hältst das Kuvert mit dem algerischen Poststempel in deinen Händen. Du weißt, so wie Afrika muss auch der Umschlag verschwinden. Alles, was diesen Schmerz in dir auslöst, muss weg. Chilali. Gleich wirst du in das Feuer schauen und dabei deinen alten Freund Chilali auf seinem Pferd sehen. Seite an Seite reitest du mit ihm durch die Wüste. Ihr wart wie Brüder. Er war es, der den Beschneider gerufen hat, damit du einer wurdest wie er. Afrika. Du verbrennst den Brief. Du stehst da und siehst in den Flammen des Ofens den Nachtgrab wild hüpfen. Du setzt dich neben das Bett, das du schon sein Bett nennst, und schaust zu, wie der Bub schläft. Vorsichtig fasst du ihm in die Haare. Seine Locken kringeln sich um den Zeigefinger deiner Hand. Du wirst mutig und steckst deine Nase in seinen lockigen Kopf. Eine wie ich. Eine wie ich. Wie ich. Wie ich. Wie ich. Bis hin. Am nächsten Morgen wacht der Bub mit dir auf. Du. Und du. Er nimmt deine Hand und fliegt mit den Fingerspitzen darüber. Es fühlt sich an, als zöge durch die Hütte ein Wind. Hey. Es kitzelt dich, es kribbelt dich in deiner Brust, erst nur ein bisschen, dann immer mehr. Du kannst nicht mehr aufhören, dir schießen Tränen in die Augen. Jakob, Red, hör auf! Wie lange hast du nicht mehr so herzlich gelacht? Südstadt! Es war der 23. April des Jahres 1891 und schon seit Wochen kündigten sie es in der Zeitung in Großbuchstaben an. Buffalo Bills Wildwest-Show ist in der Karlsruher Südstadt zu Gast. Die Büffel, Pferde, Scharfschützen und der Buffalo Bill waren dir herzlich egal. Doch auf dem Plakat da stand Araber in der Wüste. Ein Spektakel ohnegleichen. Du glaubtest auf dem Plakat Chilali zu erkennen, hoch auf einem Schimmel, in der Hand ein Gewehr zum Himmel gereckt. Peng! Es sollte das erste Mal sein, seit deiner Rückkehr, dass du Pfaffenweiler verlässt. Bevor du gegangen bist, hast du den Stollen geprüft. Ping, die Sprengladung ping, am ping, Ende ping, des Schachtes ping, war gesichert. Ping, du sahst, wie immer da unten, ping, den Nachtgrab. Ping, ping, ping, ping, ping. Den Weg zum Festplatz zu finden war leicht. Du brauchtest nur den Menschenmassen zu folgen. Mit Fackeln und Gewehren ritten Männer in weißen Beduinengewändern im Kreis. Chilali. Zwischen ihnen ritt ganz ohne Zweifel Chilali. Chilali. Er trug als einziger einen Umhang in Blau. Chilali. Die Leute dachten, das sei ein Anfeuerungsruf. Also riefen sie den Namen deines Freundes einfach laut mit. Die ganze Nacht bist du mit Chilali zusammengesessen. Die Wörter sprudelten aus dir nur Faith. So raus. Hallo. Bis dich Chilali Faith. Immer wieder beim Namen Faith. Rief. Faith! Aret! Chilali nickt nur. Dann zieht er sich die Kette über den Kopf. Du legst sie dir um den Hals. kurz leuchtet sie so hell auf wie das Feuer, die Kette deines Vaters und des Vaters deiner Mutter. Reis, ja weg nu, ja weg Buffalo Bill. Du bist nicht mitgegangen. Du wolltest zurück zu deinem Stollen weitergraben. Der Nachtgrab sitzt neben dem Buben. Er verhöhnt dich mit dem Namen, den sie dir im Dorf gegeben haben, als du als Einziger aus Algerien zurückgekommen bist. Afrik! Afrik! Afrik! Afrik! Afrik! Afrik! Afrik! Afrik! Afrik! Und? Afrik! Du willst den Nachtgrab anbrüllen, mit dem Messer nach ihm werfen. Du lässt es sein. Du lachst ihn nur aus. Ha! Ha! Der Nachtgrab verschwindet. Der Bub schaut dich an. Du setzt dich zu ihm ans Bett. In der Hand hältst du seine Schuhe. Du sagst, alle, der Bub macht. Du gehst voran. Unter deinen Stiefeln knirscht der Schnee. Alle paar Meter drehst du dich um und schaust nach, ob der Bub dir folgt. Du siehst die spitzen Giebel der Häuser. Sindi, du läufst weiter. Mit jedem Schritt, den du gehst, sagst du, dabei stellst du dir vor, hinter dir sänge, wie einst bei Buffalo Bill, eine ganze Tribüne voller Menschen laut mit. Als du im Dorf ankommst, gehst du aufrecht, dein Schritt ist sicher, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Du trittst bestimmt auf. Niemand spottet und der Nachtgrab ist weg. Es ist Markttag. Um den Brunnen des Dorfplatzes haben die Marktleute ihre Stände platziert. Du willst, wie immer, die kleine Gasse nehmen. Nie wieder, hast du dir vor langer Zeit geschworen, betrittst den Marktplatz, egal wie groß der Umweg ist. Jakob! Da rennt der Bub darauf zu. Nein! No! Es war Dienstag, der 13. Dezember des Jahres 1853. Die erste von vier Kutschen verließ Pfaffenweiler vom Marktplatz aus mitten in der Nacht. Die Passagiere waren lauter arme Leute. 23 Familien, die Väter Tagelöhner, Schuster, Steinhauer, Seiler. Mit dabei waren aber auch Witwen mit ihren Kindern. Dazu zähltest du und deine damals 37-jährige Mutter Theresia Luhr. Als die Kutsche losgefahren ist, kam der Frost und mit ihm der Schnee. Afrika! Afrika! Afrika! Als du gegangen bist, warst du 15. Mit 16 standst du am Hafen von Marseille und schautest zum ersten Mal in deinem Leben aufs Meer. Noch dachtest du, auf der anderen Seite dort drüben, hinter den Wellen, wird alles gut. Heute weißt du, was damals mit der Abreise auf dem Marktplatz begonnen hatte, war ein mieses und abgekatertes Spiel. Jetzt stehst du am Rand des Platzes. Du siehst den Buben, wie er sich am ersten Stand neben dem Brunnen drei Äpfel schnappt und mit ihnen zu jonglieren beginnt. Jedes Mal, wenn einer der Äpfel in seiner rechten Hand landet, beißt er ab. Der Saft der Äpfel läuft ihm über das Kinn. Um den Buben herum stehen die Leute und klatschen. Ein paar werfen ihm Münzgeld hin. Jakob! Jakob! Komm her! Hier ist sie! Anstatt auf deine Rufe zu reagieren, nimmt er sich einen vierten Apfel, dann einen fünften. Das Gejohle um ihn herum wird immer lauter. Er jongliert immer schneller. Er beißt immer schneller. So lange, bis er sich in einem Schwall erbricht. Fini! Vorstellung aus! Jakob, weg, weg! Durch die Menge hindurch schiebt sich ein fülliger Mann, ganz in Schwarz mit Zylinder und Stock. Was ist du, Bruder? Ich Birker. Furcht mit mir. Hau ja alle ab. Und ihr zwei kommen mit mir in den Ratskeller. Jakob, allee! Du erinnerst dich. Der alte Bürgermeister Denkinger hat mit dir damals geredet. Jetzt geht sein Sohn Richtung Ratskeller voran. Das letzte Mal, als du dich im Ratskeller mit einem Bürgermeister an einen Tisch gesetzt hast, warst du fast noch ein Kind. Der alte Denkinger rief durch den Gastraum zum Wirt. Wirt, zwei Schuppen. Einer für den jungen Mann und einer für mich. Der Dane wächst ja alles vom Haus. und deine Mütter. In der Fremde war ein Mann im Haus euch ganz gut. Man hat für sie sogar einer. Franz, ich bin der Wilfried. Hopp, musst du auch. Auf dir. Gesundheit. Nach dem Wein und Schnaps hast du nicht mehr viel verstanden. Und jetzt frage ich die Franz. Wer soll das alles denn bloß zahlen? Da hilft allerweg uns Wandern. Die ganzen Hungerlieder. Wir haben alle Furcht. Auf die gleiche selbstgefällige Art wie damals sein Vater weist dir der Denkhänger im Ratskeller mit seinem Gehstock den Platz. Der Bub rennt von Tisch zu Tisch. Jedes Glas Most, das er sieht, leert er in einem Zug. Es geht auf mich. Und du? Wie du wie? Aufreg. Du siehst den Nachtkrab durch den Gastraum hopsen. Husch, husch, husch. Du, Chilali! Chilali! Chilali, oh Jesus. Es giltet. Von mir aus auf Sala Chilali. Und auf unseren alten Freund. Der Aufrig. Der Bürgermeister bestellt für alle Bürbespitzle mit Sauerkraut und Speck. Du denkst an den Hunger damals, ans Auswandern. Eure Reise führte über Mühlhausen, Mömpelgar, Besançon, Dolio nach Marseille. Schon kurz hinter Colmar, wo sie euch von den Kutschen gescheucht hatten, wart ihr ein trauriger Treck. Vor allem für die Alten war die tägliche Wegstrecke von 40 Kilometern, dazu noch mitten im Winter, zu beschwerlich. Kaum jemand war noch gesund. Das erste Opfer starb am 3. Januar des Jahres 1854 in Lyon. Weitere folgten. Erst im April des Jahres 1854 erreichtet ihr Marseille. Dann weiter nach Algier. Nach 3 Tagen im Hafen kam ein Vertreter des Departements Algier und führte euch in eine hölzerne Baracke. Dann, endlich, gab es was zu essen. Ratatouille. Ihr hattet keine Löffel. Ihr aßt die Suppe mit euren schmutzigen Händen. Ratatouille. Ratatouille. Du hast Kinder gesehen, die eine kleine Lache auf dem Boden abschleckten. Du sahst alte Männer, die mit den Suppenresten ihren Bart tränkten. Der Typhus ging um. Dann brach die Cholera aus. Wie viele in der Baracke gestorben sind, wusstest du nicht. Du und deine Mutter wurden mit den übrigen Auswanderern nach Algerien ausgeschifft, nach Algier. Ein Schnaps? Ein Obstler? Jakob? Ja, so. Und dann noch? Böb? Da gsi. Ach so, Afrik. Einfach auf einmal ist er da gsi. Der Bürgermeister will dir Schnaps nachschenken. Du bedeckst mit deiner Hand schnell das Glas. Ja, und noch? Bleib der Bürger bei dir? Was ist mit dem Afrik? Was soll das auch noch vier? Der Bürgermeister zeigt auf den Buben, der mitten im Gasthaus seine Hose auszieht. Jakob, na! Du springst auf, stellst dich schützend vor den Buben. Du ziehst ihm die Hose hoch und buxierst ihn auf die hölzerne Bank. In sich zusammengesunken sitzt er da und wippt wie wild mit seinem Kopf vor und zurück. Afrik! Ja, so geht das nicht. Der Bühr bräuchte Heimat. Das Beste, was ich sehe, du bringst ihn ins Kloster. Soll er nun dort wissen, wie man mit Kindern umgeht und mit Verrückten. Gib mir deine Hand drauf. Und dann noch ein Schnaps. Obwohl dir nicht wohl ist, reichst du dem Bürgermeister die Hand. Fuhr mit deinem Böb! Auf dem Tisch hüpft der Nachtkapp triumphierend und ruft: Tür ist schon bald zu! Morgen, der Böb und ich gehen! Die kalte Luft tut dir gut. Der Bub schaut in den Himmel und lacht. Vielleicht, hoffst du, beginnt ja auch er irgendwann zu sprechen, wenn selbst einem wie dir das gelingt. Auf dem Weg hoch zu deiner Hütte johlt der Nachtkrab. Endlich wieder Krabbe. Endlich Schüffle. Schabe. Endlich Afrika sprengen. Die Vermaligkeit von Sängen. Der Bürger muss mal fort von dem verfluchten Ort. Du kochst Kartoffeln, dazu gibt es Quark. Erdöpfel und Bibeliskäse. Der Bub kommt, legt seinen Kopf schräg und schaut dir interessiert zu. Für einen Moment ist alles so, wie es soll. Morgen früh schon werdet ihr euch auf den Weg machen. Erst hinauf in den Schwarzwald, dann auf der anderen Seite zum Kloster hinab. Komm, mal gehen. Der erste Weg, den du je gegangen bist, ist der gleiche wie jetzt. Der Weg ist uralt. Du, Maria, voll der Knabe. Du siehst deine Mutter, wie sie dich als kleines Kind führt. Dabei hattet ihr die Gebete der Winzer, ihr gingt auf Wallfahrt für sie. In Algerien hat das Gebet dich wiedergefunden. Kaum ein Tag verging, an dem deine Mutter nicht auf Knien Maria anrief. Du hörtest, wie der Nachtgrab lachte. Kein Schimmel, kein Kamel, wieder breit kein Menschenseel. Deine Mutter schrieb Bittgesuch um Bittgesuch an die Gemeinde, auf das man euch wieder heimhole, denn in Algerien gab es ja nichts. Die Antwort, die deine Mutter erhielt, war immer dieselbe. Bleibe doch Gottes Namen dort, wo wir sind. In Afrika können ich eine Familie zusammensammeln. In der Heimat gibt es keinen Platz mehr für mich. Von Brief zu Brief ging es deiner Mutter schlechter. Du gehst weiter. Du magst alt sein, deine Beine sind krumm wie Rebstöcke, du kommst trotzdem noch immer voran. Du kühlst die Schmerzen mit Schnee. Die letzten Meter geht es steil bergauf. Vom Friedhof weht eine Kälte herunter, die Toten sind wach. Du hörst sie raunen, ihre hohen Stimmen rasseln im Wind. Schufler, Zündle, Krindle, Hufler, Hufler, Afrika, Sprache, Heimat, Versänger. Die Rache ist da, der Tag ist jetzt da. Ihr müsst beide fort von dem verflüchten Ort. Bum, du. Bum. Du musst dein Werk endlich vollenden. Die Rache ist bald da. Bum. Da vorne. Bum. Auf der anderen Seite der Lichtung siehst du die erste Nonne in ihrem schwarzen Habit im Schnee. Jakob, da ist es, das Kloster. Und er rief. Bevor du an die hölzerne Klostertür klopfst, befreist du den Buben vom Schnee. Doch der Bub tanzt. Seine Wangen glühen, er lacht und er wippt. Im gleichen Takt hopst nun auch du. Auf deiner Schulter schwurft sogar der Nachtgrab ein klein wenig mit. Du nimmst deine Kette in beide Hände und ziehst sie dir über den Kopf. Der Stein, der grün und blau leuchtet, glitzert in der Sonne. Du gibst sie dem Buben. Er legt sie sich um den Hals. Aus euren weit geöffneten Mündern steigt dampfender Atem. Du drehst dich immer schneller. Irgendwann fällst du um. Du liegst auf dem Rücken. Du schmeckst Schnee auf deinen Lippen und schließt die Augen. Hinter deinen Lidern ist alles hell. Du blinzelst und willst in die Sonne schauen. Stattdessen siehst du eine Nonne, die sich über dich beugt. Gegrüßet sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Du stehst auf, klopfst dir den Schnee von deinem Mantel, ziehst die Handschuhe aus und holst aus deiner Innentasche den Brief, den der Bürgermeister dir gegeben hat. So. So. Nachdem die Nonne ihn gelesen hat, lässt sie ihn in ihrem Ärmel verschwinden und geht langsam auf den Buben zu, der sich hinter deinem Rücken versteckt. Du trittst zur Seite. Selbst als du schon wieder oben im Wald bist, hörst du ihn noch schreien. Du erreichst deine Hütte am Abend. Ohne dich auszuziehen, legst du dich hin. Dein Bett riecht noch nach dem Buben. Du stehst wieder auf. Du nimmst ein großes Glas und schenkst es dir voll. Neben der Schnapsflasche sitzt der Nachtgrab. Afrika! Afrika! Sprange! Versange! Bums! Bums! Da tut's ein gehöriger Rums! Du versuchst, an deine Mutter zu denken. Was sie euch versprochen haben, war... Freies Süß, freies Feld! Und alle will Geschäft und nur Geld. Was ihr vorfandet war... Staub, Dreck, kein Land, viel Schand und Elend noch mehr wie daheim. Auf dem halben Weg nach Konstantin, eurem Ziel, habt ihr den Rest eurer Habseligkeiten verkauft. Der Franzose, der alles bekam, vermietete euch dafür eine Hütte samt einem kleinen Stück Land. Gutes Land. Auch das eine Lüge. Selbst im Frühling wuchs nix. Schlimmer war nur der Winter davor und mit ihm der Regen, der im Januar kam. Deine Mutter begann, die Briefe in die Heimat zu schreiben. Doch es nützte so wenig wie ihre Gebete. Kein Schimmel, kein Kamel. Und wieder breit kein Mensch, Seel. Der Sommer, der kommen sollte, war heiß und trocken. Die Kartoffeln, die ihr in der Erde vor eurer Hütte vergraben habt, waren verdorrt. Deine Mutter hatte nun von Tag zu Tag immer mehr Durst. Sie wurde von einem hitzigen Fieber gepackt. Die Quelle vor eurer Hütte war fast schon versiegt. Nur der Nachtkrab fühlte sich wohl. Ui. Er mag das Fieber. Ojemine, Maria, Mutter Gottes, lieber Heiland, Jesus Gott, Herr, hilf. Deine Mutter wimmerte und schrie. Du bliebst bis zum Ende bei ihr. 39 Jahre war sie alt, als sie starb. Und du warst 18. Nach deiner Rückkehr ins Dorf kam der Nachtkrab und stachelte dich an. Verzähl die Geschichte und dann halt Bericht. Berichte mich. Was du weißt, warum du mit Fließmann viel Grabe tust. Grabe. Es war noch in Algerien. Grabe. Du warst damit beschäftigt, Steine zu sammeln. Da hast du einen Reiter gesehen. Neben dem Grab deiner Mutter hielt er an. Er reichte dir seine Hand. Hallo, je suis Gilali. Voilà. Ich bin Franz. Bonjour, Thais. Er hat dich mitgenommen. Du klammertest dich auf dem Rücken seines Pferdes an ihm fest. Du lerntest reiten und im Sand Pferden zu lesen. Vor allem aber zeigte dir Gilali, wie man schießt. Nachts habt ihr unter freiem Himmel geschlafen, mal in der Wüste, mal im Gebirge oder am Meer. Du hast dich gekleidet wie Gilali, deine Haare waren kurz geschoren, deine Vorhaut war beschnitten. Du warst einer von ihnen und zogst gemeinsam mit Gilali gegen die Franzosen in den Krieg. Hi mache töte! Abknalle! Umfalle! Hi wie mir! Peng! Bichi! Peng, peng, peng, peng! Wir leben allein! Die schwarzen Federn des Nachtkrabs waren besudelt mit Blut. Aber du wolltest den Tod deiner Mutter rächen. Deine Front war und ist in der Heimat, hinter dem Fenster, durch das du jetzt schaust. Du kannst nicht schlafen. Du willst es endlich hinter dich bringen und morgen schon Afrika sprengen und dich auch gleich mit. All die Jahre hast du nur auf diesen Augenblick hingelebt. Bumm! 1899 war ein guter Jahrgang. Und bumm! Jeden Tag, bevor du im Stollen zum Graben verschwindest, schaust du die teure Weinflasche an. Du hast sie auf dem Weinfest gestohlen. Außer dem Sprengstoff hast du sonst nie etwas geklaut. Aber für den Wein aus Afrika hat deine Mutter schon vor Jahren mit ihrem Leben bezahlt. Du wirst ihn morgen mit in den Stollen nehmen. Schluck, bumm und bumm. Du stehst auf. Du kochst Kaffee. Kaffee! Alle, alle! Bum, bum, bum! Du packst dein Werkzeug zusammen, du nimmst die Weinflasche, das Glas und steckst alles in die Tasche. Du ziehst deinen Mantel an und öffnest die Tür. Der Schnee liegt kniehoch. Die Sonne geht auf. Afrika! Du kämpfst dich durch die Reben den Hang hinauf. Der Denkinger hat damals, nachdem sie den Wald abgeholzt hatten, um eure Reise nach Algerien zu bezahlen, den Weinberg angelegt. Jahr für Jahr macht das Gewann mehr Gewinn. Benannt haben sie ihn nach dem Kontinent, auf dem so viele von euch in der Hitze mit Fieber, Typhus, Blattern oder vor Erschöpfung eingegangen sind. Der Rebhang heißt Afrika. Afrika. Afrika. Afrika. Afrika. Afrika. Muss weg, muss weg, muss weg. Muss weg. Muss weg, muss weg. Du stehst an der Stelle, wo der Eingang zu deinem Stollen sein muss. Der Schnee reicht dir bis zur Hüfte, als du zu graben beginnst. Du musst deine Hände nehmen, so wie damals, als du deine Mutter am Rande der Wüste begrubst. Kaum warst du zurück, hast du angefangen zu graben, immer in der Nacht. Tagsüber hast du in den Steinbrüchen geschuftet und dich von den Kindern verhöhnen lassen. Jahrzehntelang hast du alles ertragen. Du hattest einen Plan. Nicht mehr lange und du hast es geschafft. Heute ist der Tag, an dem du sprengen willst. Nun ist es halt endlich um. Es ist grad egal. Es ist mir alles schießegal. Vor dir liegt der Eingang zum Stollen, ein Brett mit Stählen im Griff. Du ziehst daran, doch nichts passiert. Der Boden rund um den Eingang ist gefroren. Bickel, Bickel, Bickel! Du gehst zurück zu deiner Hütte. Der Nachtkrab wartet hier oben auf dich. Als du unten angekommen bist, willst du einen Kaffee. Du setzt Wasser auf. Während du wartest, dass es anfängt zu kochen, schläfst du ein. Als du wieder aufwachst, ist der Tag fast vorbei. Depp! Du Depp! Du legst Holz nach, ziehst Schuhe und Mantel aus, setzt dich auf dein Bett. Die Sonne scheint, als du wieder aufwachst. Afrika, die Reben und auch das Dorf unten sind weiß. Der Schnee glitzert vor deiner Hütte. Zum ersten Mal seit deiner Rückkehr sagst du beim Anblick der Landschaft, die deine Heimat ist, schurig schön. Du setzt dich in die Morgensonne und lässt dich blenden von dem beginnenden Tag. Neben dir lässt sich der Nachtkrab nieder. Stolle! Afrika! Sprenge! Du hältst dir die Ohren zu. Aber du weißt, dass er recht hat. Du musst dein Werk endlich vollenden, doch dein ganzer Körper tut dir weh. Depp, du. Depp? Aber, vor wegen, Depp? Vermaledeit. Alle, alle, Feis. Du schaust nach, ob du das Bett gemacht hast. Auch das Geschirr ist gespült. Du willst deine Hütte ordentlich verlassen. Doch wenn du Afrika mit einem lauten Knall in die Luft gejagt haben wirst, wird auch deine Hütte auseinanderfallen und stückweise den Hang hinunterrutschen. Dein Stollen, 2 Meter tief, reicht fast bis vor deine Tür. Du nimmst deinen letzten Schluck aus deinem Brunnen. Das Wasser ist eisig kalt. Dann gehst du los, in der Hand den Pickel. Du drehst dich auf dem Weg zum Stollen nicht ein einziges Mal um. Es scheint dir, als beginne gerade etwas Neues. Dabei ist bald alles für immer vorbei. Du bist fast beim Stollen. Da siehst du oben am Waldrand eine schwarze Gestalt. Im tiefen Schnee sieht sie aus wie ein Rabe. Du wirfst den Pickel weg. Die schwarze Gestalt wird immer größer und kommt direkt auf dich zu. Der Buh, die Nonne der steht Buh, vor dir und sagt: Ich bitte Sie, kommen Sie, schnell! Du wirst ihr in den Wald folgen, den steilen Weg immer bergauf. Du gehst schneller, du rennst fast, hinter dir stolpert die Nonne, du hilfst ihr auf. Ihr erreicht das Kloster, lauft durch die Gänge. Du kommst dem Schrei des Buben immer näher. Ganz langsam gehst du auf den Buben zu, Jakob, und streckst deine Arme weit nach ihm aus. Jakob, Böb, ich bin's. Der Bub vor dir ist splitternackt. C'est moi. Auf den Zehenspitzen rennt er im Kreis. Seine Finger flattern, er hält beide Hände übereinander vor seinen Mund. Wenn er Luft holt, pfeift er. Wenn er ausatmet, schreit er laut. In dem Raum stinkt es gottserbärmlich, so wie in der Baracke im Hafen von Algier, nur schlimmer. Der Bub hat die Wände mit seinem Kot vollgeschmiert. In jeder Ecke hat er sich erbrochen. In der Mitte dort, wo du stehst, schwimmt eine Pfütze Urin. Was Zeugs? Nur das Bett hat der Bub nicht besudelt. Darauf liegt seine Kette. Dann, endlich, hört der Bub auf zu schreien. Tatsächlich lässt er zu, dass du ihn von Kopf bis Fuß wäschst. Als der Bub angezogen ist, lässt du dir einen Eimer und Schrubber bringen. Du machst alles weg. Hallo, Jakob. Ali. Es ist gerade mal nach Mittag, da habt ihr den Kamm, von dem aus es nach Afrika nur noch bergab geht, erreicht. Manchmal hat der Bub auf dem Rückweg gelacht und dabei in den Himmel geschaut. Als ihr in Afrika ankommt, wartet dort schon der Nachtkrab auf dich. Als er den Buben sieht, hüpft er wie verrückt von Rebstock zu Rebstock. Der Bub! Der Bub! Der Nachtkrab lotst dich und den Buben zum Eingang des Stollens. Dabei wolltest du doch nichts als heim. Ine, Abe! Ine, Abe! Im Schnee liegt deine Tasche mit dem Werkzeug. Als du sie aufhebst, stellst du fest, dass die Klappe nicht mehr vereist ist. Du gehst runter in die Welt, in der du fast die Hälfte deines Lebens gegraben hast, allein mit dem Nachtkrab. Jetzt folgt dir der Bub. Er braucht seinen Kopf nicht einzuziehen. Nur bei den Stützbalken sagst du: Obacht, Jacob, attention! Immer tiefer verschwindet ihr in deinem Berg. Du trägst die Lampe, über deiner Schulter hängt die Tasche mit dem Werkzeug. Je weiter ihr vorankommt, umso enger wird der Schacht. Die letzten Meter müsst ihr auf dem Bauch kriechen, dann habt ihr die Höhle erreicht. 2 Meter hoch ist sie und 5 Meter lang. Genau an dieser Stelle soll es passieren. In den Schächten, die du dafür in den Lehm gehauen hast, lagert der Sprengstoff. Für die Zündschnüre und Zünder hast du ein Regal gebaut, in das du nun die Flasche des Weines stellst, der über dir wächst. Du prüfst den Sprengstoff. Er ist trocken. Du siehst die Streichhölzer. Der Böb! Der Böb! Muss mit! Muss mit! Und als würde auch der Bub den Nachtkrab hören, schaut er sich um. Du stehst da, in beiden Händen ein Bündel Dynamit, mit dem restlichen Sprengstoff um dich herum genug, um damit 3 Berge in die Luft zu jagen und 4 Täler gleich mit. Ganz langsam kommt der Bub auf dich zu. Vorsichtig legt er seine Hände auf das Dynamit. Sein Blick bleibt an dir hängen. No, Faiz, no. Du packst die Zünder ein und führst den Buben aus dem Stollen. Du verriegelst die Klappe, du verscharrst den Eingang, so gut du nur kannst. Du wirst nie wieder in deinem Leben hineingehen in deinen Schacht. Durch den Schnee gehst du heim und kommst an. Du setzt Milch auf für den Buben und dich. Jakob lutscht an der Kette. Der Stein leuchtet grün und auch blau. Du hast den Nachtkrab niemals wieder gesehen. Der Afrik. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Sven Recker. Es wirkten mit Sprecher, Afrik, Nachtkrab, Volkmar Staub. Bub, Afrik als Bub, Christian Scherer. Bürgermeister, Franzose, Luc Schillinger. Gilali, Félicien Moisset. Mutter, Nonne, Gabriele Zink. Sprecherin, Isabelle Demey. Sowie Leute aus dem Dorf, Volk, Freiwillige Feuerwehr Pfaffenweiler und Jugendfeuerwehr Pfaffenweiler. Ton und Technik, Christian Eickhoff, Tanja Hiesch, Claudia Peike und Wolfgang Rhein. Besetzung, Silvia Böttcher und Mona Frick. Hörspielbearbeitung, Uta Maria Heim. Regie, Nicole Paulsen. Produktion, Südwestrundfunk 2025. Redaktion und Dramaturgie, Uta Maria Heim.